In der alten Fabrik strömt saure Gegenwart, aus den Oberlichtern regnen langsam Lügen. Die Anzahl der Legenden kreuzt das Imperfekt mit der Zeit. Kapitel des Schreckens überdauern die Dummheit der Prokuristen. Gerechtigkeit verflüssigt alle Spiegel, offene Fragen erhitzen. Die zungenschwüle Raumluft strömt aus Oberlichtern am Himmel in der sauren Fabrik.